Schau dich doch um, siehst du hierher oder dorthin? Ist denn alles egal, macht denn nichts mehr Sinn? Warum genau ich hier bin, weiß doch keiner so recht. Ist denn alles eine Lüge oder doch wirklich echt? Wo finde ich die Antwort auf meine Fragen? Wo der Pflicht, dass mir das Leben verspricht? Warum bin ich auf dem Tunnel untergebracht, in dem es kaum ein Lichtstrahl gibt, der sie zu mir bricht? Ich leide und genieße mein Leid, denn ich weiß, nur so kann ich wieder neu beginnen und neue Wahrheiten finden. Verschwindet mein Geist und ich schau noch wieder weit in neue Region. Am Ende scheint es heller, neuer Anfang wird mich entlohnt. Ja, ich fühle mich gut, oh, mein Kopf ist befreit. Das ist der ewige Kreis, nach dem mein Geist immer schreit. Zum Glück habe ich einen Weg gefunden, ihn zu erkunden, um ihm so Sachen zu entnehmen. Ohne diese Erfahrung würde ich doch ewig auf der Stelle stehen. Zum Glück habe ich einen Weg gefunden, um ihn zu erkunden, um ihm so Sachen zu entnehmen. Ohne diese Erfahrung würde ich doch ewig auf der Stelle stehen. Schau dich doch um, siehst du hierher oder dorthin? Ist denn alles gleich oder macht es noch Sinn? Ist es schlimm, nicht zu wissen, wohin man sich bewegt? Ist es wirklich so, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Warum manchmal das Gefühl, dass die Erde steht und man sich selbst um die Erde dreht? Gibt es mehr im Leben, als man sieht? Geht alles besser, wenn man den Fehler im System behebt? Oder ist es für Veränderung schon zu spät? Schau dich doch um, siehst du hierher oder dorthin? Ist denn alles gleich oder macht es noch Sinn? Ist es schlimm, nicht zu wissen, wohin man sich bewegt? Ist es wirklich so, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Warum manchmal das Gefühl, dass die Erde steht und man sich selbst um die Erde dreht? Gibt es mehr im Leben, als man sieht? Geht alles besser, wenn man den Fehler im System lebt? Oder ist es für Veränderung schon zu spät? Es strömt unser Weg, wir Menschen treiben im Fluss. Manche leiden und machen ganz einfach Schluss. Andere genießen den Genuss, ein paar liebt die Lust. Für so einige regiert nur der Frust. Ab und zu labert einer nur Stuss. Viele leben im Überfluss und Überschuss, sie werden weggeschwemmt. Wieder andere haben die Strömung verschenkt. Der eine gibt alles und wird doch noch abgehängt. Einige wenige haben das Talent, auf ihre Strömung verschenkt. Und ihr fragt euch jetzt sicher, ist der denn beschränkt? Und ich muss sagen, dass mich das kränkt, wenn ihr das denkt. Und ihr werdet früher oder später wissen, was es lenkt. Vielleicht seht ihr dann ein, was Max Schreibs hier erzählt. Die Zeit ist nicht vorbei, in der Musik nichts sagt und nur quält. Vielleicht seht ihr dann ein, was Max Schreibs hier erzählt. Die Zeit ist nicht vorbei, in der Musik nichts sagt und nur quält. Ha! Schau dich doch um, siehst du hierher oder dorthin? Ist denn alles gleich oder macht es noch Sinn? Ist es schlimm, nicht zu wissen, wohin man sich bewegt? Ist es wirklich so, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Warum manchmal das Gefühl, dass die Erde steht und man sich selbst um die Erde dreht? Gibt es mehr im Leben, als man sieht? Geht alles besser, wenn man den Fehler im System behebt? Oder ist es für Veränderung schon zu spät? Schau dich doch um, siehst du hierher oder dorthin? Ist denn alles egal? Macht es denn noch Sinn? Ist es schlimm, nicht zu wissen, wohin man sich bewegt? Ist es wirklich so, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Warum manchmal das Gefühl, dass die Erde steht und man sich selbst um die Erde dreht?